Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 27. März 93. Herr von Münchhausen, der dir als Schriftsteller durch sein Werkchen über Lehrherrn und Dienstmann vielleicht bekannt ist, wird dir diesen Brief nebst vielen Grüßen von uns allen überbringen. Er ist sehr oft in unserem Hause gewesen und seine Bekanntschaft wird dir lieb sein. Bei dem hiesigen Landtage hat er eine bedeutende Rolle gespielt. Er ist ein unabhängiger, reicher Gutsbesitzer in Thüringen, der Lust zu haben schien, bei dieser Gelegenheit nach seiner Überzeugung zu reden. Anfänglich fürchtete man in ihm einen zweiten Mirabeau, und Hof und Minister kamen ihm mit Höflichkeiten zuvor. Sein Buch, das zum Teil etwas dunkel geschrieben ist, verstanden viele nicht und fanden Demokratismus darin. Aber meines Erachtens nach ist er nichts weniger als Demokrat, sondern ein veredelter Aristokrat, der die Vorzüge des Adels verteidigt, aber dem Adel auch zumutet, sie zu verdienen. In Ansehung des letzteren Punktes mag er hier tauben Ohren gepredigt haben und reist nicht mit sonderlicher Zufriedenheit von hier wieder ab. Übrigens scheint es ihm weder an Kopf noch Charakter zu fehlen. Lebe wohl, von anderen Dingen nächstens, dein Körner.